Die Erfolgsbilanz von staatlichem Geld. Der nicht wirklich funktionierende Währungstausch gegen Gold war ein ärgerliches Detail für den Inflationismus der US-Regierung, das sich in zwei Symptomen manifestierte. Erstens versuchte der globale Goldmarkt immer, die Realität des Inflationismus durch einen höheren Goldpreis wiederzuspiegeln. Dazu wurde der London Gold Pool gegründet, der versuchte, den Goldpreis zu senken, indem einige der Goldreserven, die von den Regierungen gehalten wurden, an den Märkten verkauft wurden. Dies funktionierte nur vorübergehend, denn 1968 musste der US-Dollar im Vergleich zu Gold neu bewertet werden, um die jahrelange Inflation einzugestehen, unter der er gelitten hatte. Das zweite Problem war, dass einige Länder anfingen, ihre Goldreserven aus den Vereinigten Staaten zurückzuholen, als sie begannen, die abnehmende Kaufkraft ihres Papiergeldes zu erkennen. Der französische Präsident Charles de Gaulle schickte sogar eine französische Militäreinheit nach New York, um das Gold seiner Nation zurückzuholen. Aber als die Deutschen versuchten, ihr Gold zurückzuholen, schoben die Vereinigten Staaten kurzerhand einen Riegel davor. Die Goldreserven waren erschöpft und am 15. August 1971 verkündete Präsident Richard Nixon das Ende der Einlösbarkeit von Dollar gegen Gold, wodurch sich der Goldpreis frei auf dem Markt entwickeln konnte. Faktisch hatten die Vereinigten Staaten ihre Zusage, ihre Dollars gegen Gold einzulösen, nicht eingehalten. Die festen Wechselkurse zwischen den Weltwährungen, mit deren Aufrechterhaltung der IWF beauftragt war, wurden sodann aufgegeben und durch den grenzüberschreitenden Güter- und Kapitalverkehr und die immer anspruchsvolleren Devisenmärkte bestimmt. Befreit von den letzten Zwängen der vorgegaukelten Auszahlung in Gold, erweiterte die US-Regierung ihre Geldpolitik in einem beispiellosen Ausmaß, was zu einem starken Rückgang der Kaufkraft des Dollars und einem allgemeinen Anstieg der Preise führte. Die US-Regierung und ihre Ökonomen machten alle und alles für den Preisanstieg verantwortlich, mit Ausnahme der einzigen echten Ursache der Preiserhöhung, der Erhöhung der Geldmenge an US-Dollar. Den meisten anderen Währungen erging es noch schlechter, da sie sowohl Opfer der Inflation des US-Dollars wurden, der ihre Währung stützte, als auch das der Inflation der eigenen Zentralbanken, die ihre eigene Währung emittierten. Dieser Schritt von Präsident Nixon beendete den im Ersten Weltkrieg begonnenen Prozess und verwandelte die Weltwirtschaft von einem globalen Goldstandard in einen Standard, der auf zahlreichen, staatlich ausgegebenen Währungen basiert. In einer Welt, die dank immer fortschrittlicher Transport- und Telekommunikationstechnologien zunehmend globalisierter wurde, bildeten frei schwankende Wechselkurse das, was Hoppe das System des partiellen Tauschs nannte. Dinge von Menschen zu kaufen, die in weit entfernten Ländern lebten, erforderte jetzt die Verwendung von mehr als einem Tauschmittel und verursachte wieder das uralte Problem der fehlenden Übereinstimmung der Bedürfnisse. Der Verkäufer will die vom Käufer gehaltene Währung nicht und so muss der Käufer zuerst eine andere Währung kaufen und Umrechnungskosten tragen. Da die Fortschritte in den Bereichen Verkehr und Telekommunikation die globale Wirtschaftsintegration weiter vorantreiben, werden die Kosten für diese Ineffizienzen immer größer. Der Devisenmarkt mit einem Tagesvolumen von 5 Billionen Dollar existiert allein aufgrund dieser Ineffizienz des Fehlens einer einzigen globalen, homogenen und internationalen Währung. Während die meisten Staaten ihre eigenen Währungen produzieren, hat die US-Regierung die wichtigste Reservewährung produziert, mit der andere Staaten ihre eigenen Währungen unterstützen. Dies war das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass der gesamte Planet staatliches Geld benutzte. Und während eine solche Idee in den meisten akademischen Kreisen als normal und unbestreitbar angesehen wird, lohnt es sich, die Solidität dieser vorherrschenden Form des Geldes zu untersuchen. Es ist theoretisch möglich, einen künstlich knappen Vermögenswert zu schaffen, um ihm eine monetäre Rolle zu verleihen. Weltweit haben die Staaten genau das getan, nachdem sie den Goldstandard aufgegeben hatten, ebenso wie der Erfinder von Bitcoin, jedoch mit gegensätzlichen Ergebnissen. Nachdem die Verbindung zwischen Fiatgeld und Gold aufgelöst wurde, erzielte Papiergeld eine höhere Wachstumsrate der Geldmenge als Gold und erlebte in der Folge einen Wertverlust im Vergleich zu Gold. Die gesamte Geldmenge M2 der USA lag 1971 bei rund 600 Milliarden Dollar, während es heute über 1 Billion Dollar sind, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,7%. Dementsprechend war 1971 eine Unze Gold 35 Dollar wert, wohingegen ihr heutiger Wert mehr als 1200 Dollar beträgt. Blickt man auf die Erfolgsgeschichte des staatlichen Geldes, so ergibt sich im Zeitverlauf ein gemischtes Bild über das Stock-to-Flow-Verhältnis der verschiedenen Währungen. Die relativ stabilen und starken Währungen der entwickelten Länder hatten in der Regel einstellige Wachstumsraten, jedoch mit einer viel höheren Varianz, einschließlich der Schrumpfung der Geldmenge während deflationärer Rezessionen. Die Währungen der Entwicklungsländer hingegen erlebten oft Wachstumsraten der Geldmengen, die eher denen von Verbrauchsgütern ähneln, was zu einer katastrophalen Hyperinflation und der Vernichtung des von ihren Besitzern gehaltenen Vermögens führte. Die Weltbank lieferte Daten über das Geldmengenwachstum für 167 Länder im Zeitraum zwischen 1960 und 2015. Obwohl die Daten nicht für alle Länder und alle Jahre vollständig sind, beträgt das durchschnittliche Wachstum der Geldmenge 32,16% pro Jahr und Land. Im Wert von 32,16% fehlen mehrere Hyperinflationsjahre, in denen eine Währung vollständig vernichtet und durch eine neue ersetzt wird, sodass uns die Ergebnisse dieser Analyse nicht endgültig sagen können, welche Währungen am schlechtesten abgeschnitten haben, da einige der wichtigsten Daten nicht vergleichbar sind. Ein Blick auf die Länder, die den höchsten durchschnittlichen Anstieg der Geldmenge verzeichneten, wird eine Liste von Ländern offenbaren, die während des gesamten Berichtszeitraums mehrere medienwirksam veröffentlichte Episoden hatten, in denen sie sich dem Kampf gegen die Inflation verschrieben hatten. Während der Hyperinflationsphasen verkaufen Menschen in Entwicklungsländern ihre Landeswährung und kaufen langlebige Gegenstände, Rohstoffe, Gold und Fremdwährungen. Internationale Reservewährungen wie Dollar, Euro, Yen und Schweizer Franken sind in den meisten Ländern der Welt verfügbar, auch wenn sie auf Schwarzmärkten angeboten werden und decken einen signifikant hohen Anteil der globalen Nachfrage nach einem Wertspeicher. Der Grund dafür wird deutlich, wenn man die Wachstumsraten ihrer Geldmengen betrachtet, die im Laufe der Zeit relativ niedrig waren. Da sie die wichtigsten Alternativen für die Wertspeicherung darstellen und den meisten Menschen weltweit zur Verfügung stehen, lohnt es sich, ihre Wachstumsraten der Geldmengen getrennt von den weniger stabilen Währungen zu betrachten. Der Durchschnitt für die 10 international liquidesten Währungen beträgt 11,13% für den Zeitraum 1960 bis 2015 und nur 7,79% für den Zeitraum zwischen 1990 und 2015. Dies zeigt, dass die Währungen mit der weltweit höchsten Akzeptanz und Verkäuflichkeit ein höheres Stock-to-Flow-Verhältnis aufweisen als die anderen Währungen, wie es auch die Analyse in diesem Buch vorhersagen würde. Die Zeit der 1970er und 1980er Jahre, als die Ära der sich frei bewegenden nationalen Währungen begann, war eine Zeit, in der die meisten Länder eine hohe Inflation erlebten. Nach 1990 wurde es besser und die durchschnittlichen Wachstumsraten der Geldmengen sanken. Die OECD-Daten zeigen, dass die jährliche Wachstumsrate der Geldmenge für die OECD-Länder im Zeitraum von 1990 bis 2015 durchschnittlich 7,17% betrug. Wir sehen, dass die Geldmengen der wichtigsten nationalen Währungen der Welt im Allgemeinen im Rahmen von vorhersehbar niedrigen Raten wachsen. Entwickelte Volkswirtschaften haben die Geldmenge langsamer erhöht als Entwicklungsländer, die in der jüngeren Geschichte schnellere Preissteigerungen und mehrere hyperinflationäre Episoden erlebt haben. Die entwickelten Volkswirtschaften haben ihre Geldmenge mit Raten wachsen lassen, die in der Regel zwischen 2 und 8% betragen, im Durchschnitt rund 5% und selten zweistellig ansteigen oder in den negativen Bereich fallen. Entwicklungsländer haben weitaus unberechenbarere Wachstumsraten, die zweistellig, manchmal dreistellig und manchmal sogar vierstellig schwanken, während sie gelegentlich in den negativen Bereich fallen, was die höhere finanzielle Instabilität dieser Länder und Währungen widerspiegelt. Ein Wachstum von 5% pro Jahr mag nicht nach viel klingen, aber es verdoppelt die Geldmenge eines Landes in nur 15 Jahren. Dies war der Grund, warum Silber im monetären Wettlauf gegen Gold verlor, dessen niedrigere Zuwachsrate eine wesentlich langsamere Erosion der Kaufkraft bedeutete. Hyperinflation ist eine Form von volkswirtschaftlicher Katastrophe, die nur bei staatlichem Geld möglich ist. Es existieren keine Beispiele für eine Hyperinflation in Volkswirtschaften, die auf einem Gold- oder Silberstandard beruhten, und selbst wenn Artefaktgeld wie Muscheln und Perlen im Laufe der Zeit seine monetäre Rolle verlor, verlor es diesen Wert normalerweise langsam, während Ersatzprodukte nach und nach die Kaufkraft des bisherigen Geldes übernahmen. Aber mit staatlichem Geld, dessen Produktionskosten tendenziell gleich null sind, ist es für eine ganze Gesellschaft durchaus möglich geworden, ihre gesamten Geldersparnisse innerhalb weniger Monate oder gar Wochen zu verlieren. Hyperinflation ist ein weitaus schädlicheres Phänomen als einfach nur der Verlust großer wirtschaftlicher Werte durch viele Menschen. Sie stellt einen vollständigen Zusammenbruch der Struktur der wirtschaftlichen Produktion einer über Jahrhunderte und Jahrtausende aufgebauten Gesellschaft dar. Mit dem Zusammenbruch des Geldes wird es unmöglich zu handeln, zu produzieren, sich an etwas zu beteiligen oder sich um etwas anderes zu kümmern als um das absolut Lebensnotwendige. Wenn die Produktions- und Handelsstrukturen, die die Gesellschaften im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben, aufgrund der Unfähigkeit von Verbrauchern, Produzenten und Arbeitnehmern, sich gegenseitig zu bezahlen, zusammenbrechen, beginnen die Güter, die der Mensch als selbstverständlich erachtet, zu verschwinden. Das Kapital wird vernichtet und zur Finanzierung des Konsums verkauft. Zuerst verschwinden die Luxusgüter, aber bald folgen auch die überlebensnotwendigen Dinge, bis die Menschen wieder in einen urzeitlichen Zustand zurückfallen, in dem sich jeder nur noch für sich selbst einsetzt und kämpfen muss, um die grundlegendsten Bedürfnisse für das Überleben abzudecken. Während die Lebensqualität des Einzelnen stark abnimmt, beginnt sich die Verzweiflung in Wut zu verwandeln und es werden Sündenböcke gesucht. Zugleich nutzen demagogische und opportunistische Politiker diese Situation und schüren den Zorn der Menschen, um ihre Macht zu erweitern. Das plakativste Beispiel dafür ist die Inflation der Weimarer Republik in den 1920er Jahren, die nicht nur zur Zerstörung und zum Zusammenbruch einer der fortschrittlichsten und wohlhabendsten Volkswirtschaften der Welt führte, sondern auch den Aufstieg Adolf Hitlers an die Macht förderte. Selbst wenn die Lehrbücher über die Vorteile der staatlichen Verwaltung der Geldmenge richtig liegen würden, so übersteigt doch der Schaden der hyperinflationären Episode irgendwo auf der Welt die Vorteile bei weitem. Und das Jahrhundert des staatlichen Geldes erlebte weit mehr als nur eine dieser katastrophalen Episoden. Aktuell ist Venezuela an der Reihe, diese Marktverzerrung zu durchlaufen und die Verwüstungen der Geldvernichtung zu erleben. Nach Untersuchungen von Steve Hanke und Charles Bushnell, die die Hyperinflation als eine 50-prozentige Erhöhung des Preisniveaus über einen Zeitraum von einem Monat definieren, hat sich dieses Phänomen seit dem Ende des Ersten Weltkrieges ganze 56 Mal ereignet. Hanke und Bushnell konnten 57 Fälle von Hyperinflation in der Geschichte nachweisen, von denen sich nur eine vor der Ära des monetären Nationalismus ereignete. Es war die Inflation in Frankreich im Jahr 1795 als Folge der Mississippi-Blase, die ebenfalls mit Regierungsgeldern produziert und vom Ehrenvater des modernen staatlichen Geldes, John Law, gewissermaßen entwickelt wurde. Das Problem mit staatlich bereitgestelltem Geld ist, dass seine Härte ganz und gar von der Disziplin der Verantwortlichen abhängt, sein Angebot nicht unangemessen zu erhöhen. Nur politische Zwänge erzeugen Härte und es gibt keine physischen, wirtschaftlichen oder natürlichen Zwänge, wie viel Geld ein Staat produzieren kann. Rinder, Silber, Gold und Muscheln sind allesamt Güter, die ernsthafte Anstrengungen erfordern, um sie zu produzieren. Sie können niemals auf Knopfdruck in großen Mengen erzeugt werden, aber das Drucken von staatlichem Geld erfordert nur einen staatlichen Erlass. Ein ständiger Zuwachs der Geldmenge bedeutet eine kontinuierliche Abwertung der Währung, die das Vermögen der Besitzer schmälert und diejenigen begünstigt, die die Währung drucken und sie als erste erhalten. Die Geschichte hat gezeigt, dass Staaten unweigerlich der Versuchung erliegen, die Geldmenge zu erhöhen. Ob es nun an einer regelgerechten Schiebung, einem nationalen Notfall oder einer Epidemie von inflationistischen Wirtschaftsschulen liegt. Der Staat wird immer einen Grund und eine Möglichkeit finden, mehr Geld zu drucken, die staatliche Macht zu erweitern und gleichzeitig das Vermögen der Währungsbesitzer zu verringern. Das Vorgehen unterscheidet sich nicht von dem der Kupferproduzenten, die als Reaktion auf die monetäre Nachfrage nach Kupfer noch mehr Kupfer gewinnen. Es belohnt die Produzenten des monetären Gutes, bestraft aber diejenigen, die sich dafür entscheiden, ihre Einsparungen in Kupfer anzulegen. Wenn eine Währung glaubhaft nachweisen könnte, dass ihr Angebot nicht erweitert werden kann, würde sie sofort deutlich im Wert steigen. Im Jahr 2003, als die Vereinigten Staaten in den Irak einmarschierten, zerstörte die Luftwaffe die irakische Zentralbank und damit die Fähigkeit des irakischen Staates, neue irakische Dinar zu drucken. Das führte dazu, dass der Dinar über Nacht drastisch im Wert stieg, da die Iraker aufgrund der fehlenden Möglichkeit der Zentralbank, mehr davon zu drucken, mehr Vertrauen in die Währung gewannen. Eine ähnliche Geschichte ereignete sich mit dem somalischen Schilling, nachdem die somalische Zentralbank zerstört wurde. Geld ist begehrlicher, wenn es nachweislich knapp ist und nicht entwertet werden kann. Es gibt bestimmte Gründe, die dafür sprechen, warum sich das staatliche Geld als wichtigstes Geld unserer Zeit hält. Erstens schreiben die Regierungen vor, dass Steuern in Form von staatlichem Geld zu zahlen sind, was bedeutet, dass es von Einzelpersonen sehr wahrscheinlich akzeptiert wird und was dem staatlichen Geld einen Vorteil in Bezug auf seine Verkäuflichkeit verschafft. Zweitens bedeutet die staatliche Kontrolle und Regulierung des Bankensystems, dass Banken nur mit staatlich sanktioniertem Geld Konten eröffnen und Geldtransaktionen durchführen dürfen, was dem staatlichen Geld einen viel höheren Grad an Verkäuflichkeit verleiht als jeder anderen potenziellen Konkurrenzwährung. Drittens ist es aufgrund der Vorschriften über gesetzliche Zahlungsmittel in vielen Ländern illegal, andere Formen von Geld zur Zahlung zu verwenden. Viertens sind alle staatlichen Gelder immer noch durch Goldreserven gedeckt oder durch Währungen, die wiederum durch Goldreserven gedeckt sind. Nach Angaben des World Gold Council verfügen die Zentralbanken derzeit über rund 33.000 Tonnen Gold in ihren Reserven. Die Goldreserven der Zentralbanken stiegen Anfang des 20. Jahrhunderts sprunghaft an, da viele Staaten das Gold ihrer Bevölkerungen und Banken beschlagnahmten und sie zwangen, ihr Geld zu verwenden. In den späten 1960er Jahren, als das Bretton Woods-System unter dem Druck einer erhöhten Geldmenge stand, begannen die Staaten, einen Teil ihrer Goldreserven aufzulösen. Im Jahr 2008 kehrte sich dieser Trend jedoch um und die Zentralbanken begannen erneut, Gold zu kaufen, was das weltweite Angebot steigen ließ. Es ist ironisch und zugleich sehr aufschlussreich, dass die Staaten selbst in der Ära des staatlichen Geldes weitaus mehr Gold in ihren offiziellen Reserven halten, als sie es zu Zeiten des internationalen Goldstandards von 1871 bis 1914 taten. Gold hat seine monetäre Rolle eindeutig nicht verloren. Es ist und bleibt der einzige verlässliche Schuldentilger, also jenes Geld, dessen Wert nicht durch einen Dritten beeinflusst werden kann, und es ist zugleich der wichtigste globale Vermögenswert, der kein Gegenparteirisiko beinhaltet. Die Nutzung von Gold als monetäres Medium wurde jedoch auf die Zentralbanken beschränkt, während Einzelpersonen zur Verwendung von staatlichem Geld angehalten sind. Die großen Goldreserven der Zentralbanken können als Notfallbestand zum Verkaufen oder Verpachten auf dem Goldmarkt genutzt werden, um zu verhindern, dass der Goldpreis in Zeiten erhöhter Nachfrage steigt und so die Monopolstellung des staatlichen Geldes zu schützen. Wie Alan Greenspan einmal erklärte, Zitat, die Zentralbanken sind bereit, Gold in größeren Mengen zu verpachten, sollte der Preis steigen. Zitat Ende. Dank der technologischen Fortschritte, die immer anspruchsvollere Geldformen ermöglicht haben, einschließlich dem leicht mitzuführenden Papiergeld, entstand ein neues Problem der Verkäuflichkeit. Der Verkäufer hatte damit zwar die Fähigkeit erreicht, sein Gut ohne die Intervention Dritter zu verkaufen, jene hatten jedoch weiterhin die Hoheitsgewalt über dessen Verkäuflichkeit und Akzeptanz. Dies stellt kein Problem für rohstoffbasiertes Geld dar, dessen Marktwert aus dem Markt hervorgeht und nicht von Dritten während einer Transaktion diktiert werden kann. Güter wie Rind, Salz, Gold und Silber besitzen alle einen Markt und zahlungswillige Käufer. Aber mit staatlich emittiertem Geld, mit einem vernachlässigbaren Wert als Gut, kann die Verkäuflichkeit durch die Staaten, die es herausgegeben haben, ganz einfach beeinträchtigt werden, indem sie es zu einem nicht mehr gesetzlich zugelassenen Zahlungsmittel erklären. Inder, die am Morgen des 8. November 2016 aufwachten und die Nachricht erfuhren, dass ihre Regierung den Status des gesetzlichen Zahlungsmittels für 500 und 1000 Rupiennoten ausgesetzt hatte, können sicherlich einiges dazu erzählen. Im Handumdrehen verlor das hochverkäufliche Geld seinen Wert und musste bei Banken mit sehr langen Warteschlangen umgetauscht werden. Je mehr sich zudem die Welt von der Bargeldnutzung lossagt, desto mehr Geld der Bevölkerung wird in staatlich kontrollierten Banken deponiert, was es anfällig für eine Beschlagnahmung oder Kapitalkontrolle macht. Die Tatsache, dass diese Mechanismen üblicherweise in Zeiten von Wirtschaftskrisen angewendet werden, in denen der Einzelne sein Geld am dringendsten benötigt, stellt einen großen Nachteil für die Verkäuflichkeit von staatlich ausgegebenem Geld dar. Die staatliche Geldkontrolle hat das Geld von einer Belohnung für die Wertschöpfung in eine Belohnung für den Gehorsam gegenüber den Staatsbediensteten verwandelt. Es ist für niemanden mehr machbar, ohne staatliche Erlaubnis ein Vermögen in Form von staatlichem Geld aufzubauen. Der Staat kann über die von ihm kontrollierten Bankenmonopole Geld beschlagnahmen, die Geldmenge erhöhen, um das Vermögen der Besitzer abzuwerten, es seinen treuesten Untertanen als Belohnung geben, drakonische Steuern erheben und diejenigen bestrafen, die Steuern vermeiden und sogar Banknoten beschlagnahmen. Während sich in der Zeit des österreichischen Ökonomen Menger die Kriterien für die Bestimmung, was das beste Geld ist, um das Verständnis der Verkäuflichkeit treten und was der Markt als Geld wählen würde, hat die staatliche Geldkontrolle im 20. Jahrhundert dazu geführt, dass ein neues und sehr wichtiges Kriterium zur Verkäuflichkeit hinzukam: die Verkäuflichkeit von Geld nach dem Willen seines Besitzers und nicht einer anderen Partei. Die Kombination all dieser Kriterien bietet ein komplettes Bild des Begriffes des soliden Geldes als das vom Markt frei gewählte Geld und das Geld, das sich vollständig unter der Kontrolle der Person befindet, die es rechtmäßig auf dem freien Markt erworben hat und sich nicht unter der Kontrolle eines Dritten befindet. Obwohl Ludwig von Mises zu seiner Zeit ein überzeugter Verfechter der Rolle des Goldes als Geld war, verstand er, dass Gold diese monetäre Rolle nicht als etwas Eigenes oder Intrinsisches innehielt. Als einer der Dekane der österreichischen Wirtschaftsschule verstand Mises sehr wohl, dass Wert außerhalb des menschlichen Bewusstseins nicht existiert und dass Metalle und Rohstoffe nichts Eigenes beinhalten, das ihnen eine monetäre Rolle zuweisen könnte. Für Mises war der monetäre Status von Gold darauf zurückzuführen, dass es die Kriterien für solides Geld, wie er sie verstand, erfüllte. Zitat: Das Prinzip des soliden Geldes umfasst zwei Aspekte. Es befürwortet die Wahl des Marktes, als gängiges Tauschmittel eingesetzt zu werden. Es lehnt die staatliche Tendenz ab, sich in das Währungssystem einzumischen. Zitat Ende. Laut Mises ist also solides Geld das, was der Markt freiwillig als Geld wählt und was sicher vor einer erzwungenen Einmischung und Intervention unter der Kontrolle seines Besitzers bleibt. Solange das Geld von jemand anderem als dem Besitzer kontrolliert wurde, unterlag derjenige, der es kontrollierte, immer einem zu starken Anreiz, den Wert des Geldes durch Inflation oder Beschlagnahmung zu stehlen und es als politisches Instrument zu missbrauchen, um seine politischen Ziele auf Kosten der Besitzer durchzusetzen. Dies entzieht denjenigen Wohlstand, die ihn generieren, und gibt ihn an denjenigen weiter, die auf die Kontrolle des Geldes spezialisiert sind, ohne tatsächlich Dinge zu produzieren, die von der Gesellschaft geschätzt werden. So geschah es mit den europäischen Händlern, die die afrikanische Gesellschaft bestehlen konnten, indem sie sie mit billigen Perlen überschwemmten, wie in Kapitel 2 erläutert. Keine Gesellschaft könnte gedeihen, solange ein solcher Bereicherungsmechanismus auf Kosten der Verarmung derjenigen existiert, die produktive Wege für den Vermögensaufbau suchen. Solides Geld hingegen erhebt den wertvollen Dienst für andere zum einzigen Prinzip, das jedem Einzelnen Wohlstand bringen kann, und konzentriert so die Bemühungen der Gesellschaft auf Produktion, Zusammenarbeit, Vermögensbildung und Handel. Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert des unsoliden Geldes und des allmächtigen Staates, in dem der Staat dem Markt die freie Auswahl des Geldes durch staatliche Vorschriften untersagte und die Bevölkerung das staatlich emittierte Papiergeld unter Androhung von Gewalt verwenden musste. Im Laufe der Zeit rückten die Staaten immer mehr vom soliden Geld ab, während ihre Ausgaben und Defizite stiegen, ihre Währungen kontinuierlich abgewertet wurden und ein immer größerer Teil des Volkseinkommens staatlich kontrolliert wurde. Mit der zunehmenden Einmischung des Staates in alle Lebensbereiche kontrollierte dieser zunehmend das Bildungssystem und nutzte es, um der Allgemeinheit die fantasievolle Vorstellung zu vermitteln, dass die Regeln der Ökonomie nicht für den Staat gelten und dass dieser gedeihen würde, je mehr er ausgibt. Die Arbeiten von monetären Spinnern wie John Maynard Keynes lehrten an modernen Universitäten die Vorstellung, dass staatliche Ausgaben nur Vorteile, niemals Kosten mit sich bringen. Der Staat kann letztendlich immer Geld drucken und steht somit keiner wirklichen Ausgabenbeschränkung gegenüber, die ihn daran hindern könnte, die von den Wählern gesetzten Ziele zu erreichen. Für diejenigen, die die staatliche Macht verehrten und Freude an der totalitären Kontrolle hatten, wie die vielen totalitären und massenmörderischen Regime des 20. Jahrhunderts, war diese monetäre Konstellation ein Geschenk des Himmels. Aber für diejenigen, die die menschliche Freiheit, den Frieden und die Zusammenarbeit unter den Menschen schätzten, war es eine deprimierende Zeit, in der die Aussichten auf wirtschaftliche Reform mit der Zeit immer geringer wurden und die Aussichten auf einen politischen Prozess, der uns wieder in eine monetäre Normalität zurückführt, zu einem immer fantasievolleren Traum wurden. Wie Friedrich Hayek es ausdrückte, Zitat: Ich glaube nicht, dass wir jemals wieder ein gutes Geld haben werden, solange wir das Thema dem Staat überlassen. Das heißt, wir können es nicht gewaltsam aus den Händen des Staates entreißen, sondern alles, was wir tun können, ist, auf eine schlaue Art und Weise etwas einzuführen, was sie nicht stoppen können. Zitat Ende. Im Jahr 1984 und ohne eine genaue Vorstellung darüber, was dieses Etwas, das sie nicht aufhalten können, sein könnte, lässt uns Friedrich Hayeks Vorahnung heute ehrfürchtig staunen. 3 Jahrzehnte, nachdem er diese Worte ausgesprochen hat, und ein ganzes Jahrhundert, nachdem die Staaten das letzte Überbleibsel von solidem Geld, den Goldstandard, vernichtet haben, hat nun jeder Einzelne weltweit die Möglichkeit, mit einer neuen Form von Geld zu sparen und zu handeln, das frei auf dem Markt gewählt wird und sich der staatlichen Kontrolle entzieht. Noch in den Kinderschuhen scheint Bitcoin bereits alle Anforderungen von Menger, Mises und Hayek zu erfüllen. Bitcoin ist eine hochverkäufliche Alternative, die sich frei am Markt entwickelt hat und resistent gegen staatliche Eingriffe ist.